Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Darius Wochensicht, diesmal die Woche 3, 2013. Ein paar interessante Sachen sind wieder passiert, ja, und über genau die möchte ich sprechen heute. So ein bisschen auch, ja, wieder so ein bisschen abdriften auch, ja, muss ja auch mal wieder sein. Ist ja schon die dritte Folge und ich bin noch nicht abgedriftet zu vollkommen unrelevanten Themen für einen Tech-Podcast sozusagen. Ja. Und deswegen möchte ich das jetzt mal nachholen. Und zwar habe ich gelesen, auf der offiziellen NASA-Webseite, dass der Klimawandel weiter voranschreitet und zwar schneller, als einem das lieb sein kann, schneller als die Experten das noch vor einigen Jahren vermutet hatten und damals das schon Alarm geschlagen haben. Also es ist schon interessant zu sehen. Da gibt es auch einen Film, ein Video, das die Erwärmungszonen eindeutig zeigt. Und zwar beginnend von 1884, ja, wie da die Erwärmung sich kontinuierlich stattfindet. Und auch wenn man da jetzt heute mal rausguckt, ja, und es ist eiskalt draußen und ein mieses Winterwetter, so kann man dann eben einen deutlichen Trend erkennen. Es kommt eben halt nicht darauf an, dass es mal ziemlich kalt sein kann. Das ist nämlich eben ein weit verbreiteter Fehler, den die Leute machen, die gucken raus und sagen, ja, es ist doch draußen kalt genug, Klimaerwärmung ist so ein Quatsch. Es geht ja um die Durchschnittstemperaturen und schon ein paar Grad ist eine mittlere Katastrophe für Klimaveränderung. Und man sieht in der Grafik auch ganz, ganz deutlich, ja, dass so ab 1990 es sich katastrophal verschlechtert. Und hier eindeutig zu sehen ist, dass vor allem in den am Nordpol die Erwärmung so dramatisch ist, dass man wirklich überlegen muss, wie lange das noch gut gehen kann. 10 Jahre, 20 Jahre beweisen hat. Das Problem ist auch, dass es durchaus, wie auch schon effektvoll in einem Film dargestellt, der Film nennt sich Day After Tomorrow, dass eben durch eine starke Erwärmung sogar eine extreme Abkühlung erfolgen kann. Ja. Es ist zwar nicht so wie in dem Film dargestellt, klar, es ist ein Hollywood-Film, da muss alles passen, aber durchaus gibt es Theorien, die eben besagen, dass zum Beispiel der nordatlantische Strom, wenn der zum Erliegen kommt durch die Erwärmung, durch das Abschmelzen von Eis, dass da dann eben das eine neue Eiszeit initiieren kann. Und es ist ja auch klar, es gibt tatsächlich eine wiederkehrende Warmphase und Kältephase. Das bestreitet niemand. Das Problem ist nur, dass es zu schnell geht im Moment. Viel zu schnell. Es ist weit über dem Maß, über das natürlich das abläuft. Da läuft das wesentlich langsamer ab, diese Erwärmung. Und feststeht, und das scheint auch direkt ein Zusammenhang zu sein, dass eben nach der Erwärmung eine Eiszeit kommt. Und man kann da auch durchaus Rückschlüsse ziehen und man könnte auch durchaus sagen, dann je stärker die Erwärmungsphase war, desto stärker war auch die Eiszeit. Bei so einer massiven und schnellen, so einem massiven und schnellen Anstieg der globalen Erwärmung kann man eigentlich nicht mehr abschätzen, wie dann tatsächlich die Abkühlphase aussehen wird. Und deswegen ist das brandgefährlich, das Thema. Und im Endeffekt wird es eben dazu führen, dass wir uns den Hintern abfrieren. Ob man das jetzt aufhalten kann oder nicht, das ist wieder eine andere Frage. Da streiten sich auch Wissenschaftler drüber. Was wir allerdings aufhalten können und absolut müssen, ist der menschgemachte Effekt. Und zwar ja auch noch so gering. Ja, denn das kann eben dazu führen, dass die Auswirkungen noch wesentlich dramatischer sind, als dann die natürlichen Auswirkungen wären. Ja. Das sieht auch die NASA eben so. Und ich habe den Artikel mal verlinkt, da kann man das ganz gut nachlesen. Und das Video, das ist bezeichnend, das kann ich nur empfehlen, sich das anzuschauen. Wie gesagt, ob menschgemacht oder nicht, spielt keine Rolle mehr, aber irgendwas muss da getan werden, sonst werden wir wohl bald hier die Nordhalbkugel größtenteils verlassen müssen. Denn wenn so eine Eiszeit kommt, ist ein Leben in unserer Region zum Beispiel hier ja, nicht mehr so möglich. Muss man ganz klar sagen. Dann haben wir noch was. Das hat wieder vielleicht ein bisschen mehr mit dem Thema Tech zu tun. Ganz besonders sogar. Und zwar Google bringt eine, na, nicht neue Idee, aber eine interessante Idee in Form von einem kleinen USB-Dongle. Das soll nämlich das Passwort der Zukunft sein. Passwörter sollen der Vergangenheit angehören. Mit dieser Forderung ist Google nicht allein. Viele Visionäre und Forscher sind da einer Meinung, dass das Passwort nicht mehr tragbar ist als Sicherheitsmechanismus. Das, was sich so alles so einfach und sicher anhört, ist eben halt alles andere als sicher. Solche Hardware-Sicherheitstechniken könnten da durchaus einen deutlichen Schub Richtung verbesserter Sicherheit geben. Das Ganze soll mit einem offenen Protokoll realisiert werden. Ja. Und dann wird zum Beispiel, wenn man den diesen sogenannten Token oder auch Dongle ja, einsteckt, soll eben verschiedene Sachen wie zum Beispiel der Browser sich dann entsprechend selbst einloggen. Ja, beziehungsweise eben erkennt, dort ist ein Passwort und jetzt wird eben dann das ja freigegeben sozusagen. Knubi, so heißt das kleine Teil. Ob das jemals so rauskommt, das ja, kann man noch bezweifeln. Aber eine gute Idee ist es, so ein USB-Stick quasi, der gesichert eben dann Zugangsdaten enthält. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja hoppla, wenn man so einen USB-Stick hat, ja, dann kann ja jeder mit diesem USB-Stick zugreifen. Ja, im Prinzip ist es zwar schon richtig, man muss allerdings das auch so sehen, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel von der Wohnung hat, da kann ja jeder ins Haus rein. Ja? Oder wer zum Beispiel den Autoschlüssel hat, da kann ja ins Auto einfach reingehen. Jeder, einfach so. Man braucht nur den Schlüssel. Ja, genau. Und so ist es eben auch hier. Jeder, der den USB-Stick hat, kann da eben reinkommen. Und da muss man eben dafür Sorge tragen, dass dieser USB-Stick oder Dongle oder Knubi oder wie man das auch immer nennen will, Token, da eben nicht ja, in falsche Hände gerät. Ja. Es ist sicherlich ein simples Konzept, aber nichtsdestotrotz eben wirksamer, weil auf diesem USB-Stick Daten beispielsweise, die könnten ja ganze Kilobyte an Länge haben, an Daten, die dann eben übertragen werden und dann eben ein ultra sicherer Zugang bieten würden, sodass man eben nicht diesen USB-Stick hat. aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt und Google möchte das jetzt gerne auch integrieren. Ist nicht die Idee von Google, ja, aber wie so oft braucht man eben so eine Firma wie Google, um so ein Projekt auch ein bisschen Schwung mal zu geben. Wired hat das Ganze berichtet. Ich habe es im Google Watch Blog gelesen davon als erstes. Und in diesem Wired-Artikel ist aber auch sehr, sehr umfangreich hier geschildert, warum dann eben so ein USB-Stick sicherer ist als ein Username-Passwort-Kombi. Im Prinzip kann dann eigentlich ja nur noch ein Angriff sinnvoll von außen erfolgen. Das heißt, man braucht physischen Zugang, ja, zu diesem System, also zu diesem USB-Stick. Man darf das auch nicht so verstehen, dass da einfach nur, dass es ein normaler USB-Stick ist, wo Daten abgespeichert sind, sondern das ist schon noch ein bisschen anders da. Aber im Prinzip braucht man dann eben einen Zugang in der realen Welt. Und da scheiden dann schon mal die Millionen von Leuten aus, die eben keinen physikalischen Zugang haben, sofern eben natürlich auch das Zielsystem sicher ist. Eine kleine Warnmeldung, wenn wir gerade schon von Sicherheit reden und Datenschutz und so weiter. Instagram wird demnächst die Nutzerdaten an Facebook weitergeben. Also aufpassen, wer das nicht haben möchte, der sollte jetzt ganz, ganz schnell seinen Instagram-Account löschen. Sonst werden die Daten an Facebook übergeben. Also da aufpassen. Sonst ist es vorbei. Das geht ruckzuck. Also es ist jetzt keine Zeit mehr zu warten. Ich habe das auch schon gesagt, wegen Foursquare und Facebook, dass Foursquare also auch die Location-Daten dann rausgeben wird, falls eben Facebook Foursquare kaufen wird. Und dass man da auch schnell löschen kann. Da werde ich dann natürlich gleich euch davor warnen. Wer das natürlich egal ist, dann spielt das auch keine Rolle und der kann dann auch weiter Instagram nutzen. Instagram ist übrigens momentan von den Nutzerzahlen stark rückläufig, nicht wegen jetzt diesen Nutzerdaten, sondern schon vorher wegen der Änderung der AGB, der Richtlinien von Instagram. Das hat damals für Furore gesorgt, auch wenn die Leute vielleicht noch nicht alle realisiert haben, dass die alten Bedingungen mindestens genauso schlecht waren wie die neuen Bedingungen, die so auf Widerstand stießen, weil nämlich eben Instagram auch Rechte quasi hat an den Fotos und da muss man aufpassen. Der Tag der Freiheit des Internets wurde ebenfalls gefeiert, wenn man es so will. Was ist das? Und zwar vor, ich glaube am 18. Januar, genau, letzten Jahres, hat eben eine Internetbewegung geschafft, das SOPA, ja, nicht aktiv wurde, sozusagen. Ja, man kann es durchaus so sagen, denn die Medien hatten schlecht darüber berichtet, einseitig für die Industrie. Die Industrie hat sich fast geschlossen für dieses SOPA ausgesprochen, ja, das Stop Online Piracy Act. Die einzigen, die dagegen waren, waren die Nutzer. Ja, und sie haben es letztendlich geschafft, durch ihren Widerstand, ja, das auch zu abgeschalteten Webseiten führte, aus Protest schwarzen Webseiten. Wikipedia hat für einige Zeit schwarz geschaltet, so dass die Leute eben nichts mehr finden konnten, um hier zu zeigen, so könnte das vielleicht aussehen mit diesem SOPA bald, das Internet. Und und da muss man dann eben sagen, dass es ein riesengroßer Erfolg war für die Internetgemeinde und deswegen der Internet Freedom Day am 18. jeden Jahres, der erste eben 18. Januar 2013, um eben den 18. Januar 2012 zu würdigen. Ja. So sieht das aus. Ich habe hier auch noch einen Artikel verlinkt, der noch ein bisschen weiter da hineingeht und auch sich nochmal mit dem tragischen Selbstmord von Aaron Swartz beschäftigt, der da eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat bei diesem Kampf gegen SOPA. Das China-Bashing ist mal wieder in unseren Medien omnipräsent. Ja, wie schlimm das ist mit dem Smog und so weiter, der in Beijing die Leute doch ziemlich arg in Mitleidenschaft zieht. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt natürlich wahr. Ja. Was aber bei der Presse immer gerne vergessen wird, ist, dass China sich in einem in einer industriellen Revolution befindet, wie es bei uns zwischen den 50ern und 70ern war. Nämlich ein nahezu grenzenloser Wachstum der Wirtschaft. Das hätten die westlichen Länder wohl auch gern. Und man guckt da eben jetzt mit Neid drüber. Wie auch im Westen hat das in China natürlich auch massive Auswirkungen auf die Umwelt. Und das darf man ruhig kritisch sehen. Was allerdings hier immer wieder der chinesischen Regierung vorgeworfen wird, nämlich nichts zu tun, das stimmt nicht. Die Gründe, warum China massiven Umweltschutz betreibt, mögen zwar fadenscheinig sein, ja, oder man kann darüber diskutieren zumindest. Fakt ist, dass China deswegen so massiv sich um den Umweltschutz kümmert, ich komme dann gleich noch dazu, damit das Land weiterhin funktionieren kann. Die chinesischen Politiker haben schnell erkannt, dass zum Beispiel Wasserknappheit ein Riesenproblem sein wird, dass die Verschmutzung der Luft, dass die Leistung der arbeitenden Menschen verringert. Und das konnte schon gar nicht sein. Ja. Ja, es ist in der Tat so. Mag sein, dass das die Hintergründe sind, aber Fakt ist, dass China sich ziemlich stark anstrengt, das Ganze in den Griff zu bekommen. Es wird allerdings, und das sage ich auch, so einfach nicht gehen. Ich möchte da mal auch an Sachen erinnern, an Vorfälle, ja, wie beispielsweise 1930 im, ich tue das bestimmt falsch aussprechen, Meuse Valley Fog, ja, also Meuse Valley, in Belgien, ja, und der hat da damals ziemliche Auswirkungen gehabt, ja. Das war 1930. 1939 in St. Louis, USA, ebenfalls ein Smog, der für 9 Tage über der Stadt hing und viele Opfer forderte. Und vielleicht können sich da ja einige schon einen Reim drauf machen. Es wurde immer mal wieder berichtet im TV drüber, der ich möchte sagen, die Katastrophe von London 1952, The Great Smog wird sie bis heute genannt, ja. 30 Zentimeter Sicht teilweise, dunkel für Tage und sehr, sehr tödlich, ja, der Smog. Also 12.000 Menschen sind in diesen Tagen, 4 Tage waren das, gestorben von diesem Ereignis dort, und das SO2 war beispielsweise bei 3,82 Milligramm pro Kubikmeter Luft. Und eine Katastrophe, wie sie im Buch steht. Was hat man dagegen gemacht? Ja, man hat eben nicht die Industrie beschnitten. Ja, man hat das Problem anders gelöst. Man hat verboten, den Leuten weiterhin mit Kohle und so weiter zu heizen. Also da wurde zumindest stark eingeschränkt, ja, das Kohleheizen, damit eben der Rauch aus den Schornsteinen zurückgeht. Und tatsächlich hat das offenbar auch geholfen. 1956 wurde dieser Clean Air Act verabschiedet. Und aber wie immer, man sieht hier auch solche, in Anführungszeichen, westlichen Staaten wie eben Großbritannien, zeigt eben, dass sie eben das Industriewachstum nicht bremsen würden. Ja, eher würden sie eben die normalen Menschen, die Bürger, den Auflagen erlegen, als eben zu sagen, hier, okay, jetzt muss abgeschaltet werden. Das wird nicht abgeschaltet, es wird niemals abgeschaltet werden. Der Fakt, dass bei uns der Umweltschutz im Moment mit den mit der Produktion in, sag ich mal, fast Einklang ist, ist nicht etwa die Tatsache, ist etwa nicht die Tatsache geschuldet, dass eben jetzt wir so gut sind und für den Umweltschutz auch Opfer bringen, indem eben die Firmen weniger produzieren. Nein, nur deswegen, weil unsere Firmen gar nicht mehr produzieren können. Wir haben keinen Wirtschaftsaufschwung. Es gibt sowas nicht. Ja? Im Gegenteil, unsere Wirtschaft geht gerade ein bisschen am Stock. Und ich kann euch versichern, wenn wir so einen Wirtschaftsaufschwung hätten wie Japan, ja, dann hätten wir auch wie China. Ja, dann hätten wir auch Smog wie China. Denn eins wird bei den Politikern und beziehungsweise bei den Regierungen niemals stattfinden. Nämlich den Wachstum zu stoppen wegen Umweltschutz. Also da sollten wir vielleicht aufhören, mit also Richtung China mit dem Finger zu zeigen und uns vielleicht an die eigene Nase fassen. Und auch nicht vergessen, wie das bei uns mit dem wirtschaftlichen Aufschwung war. Und das, was China zeigt an Anstrengungen, das in den Griff zu bekommen, ist jedenfalls deutlich größer als das, was damals gezeigt wurde von der westlichen Regierung, um ihren Smog und Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen. Da geht es noch bis heute der Kampf und selbst noch im Nachwirtschaftswunder. Also auf jeden Fall hier mal wieder China-Bashing vom Feinsten total daneben gegriffen und man kann durchaus hier Kritik anbringen, aber dann bitte in etwas differenzierte Art und Weise. Kim.com hält auch nichts von differenzierter Art und Weise, aber das muss ich sagen, das freut mich irgendwie. Es wurde jetzt die Cloud-Plattform Mega, die neue, gestartet. Ja, Mega Upload wurde ja in einer illegalen Aktion von der Polizei geraided sozusagen. Ja, also mit einer Razzia quasi der Existenz beendet, dann wurde Kim.com festgesetzt und sollte überführt werden in die USA. Das alles scheint Schnee von gestern zu sein, denn die ganze Aktion war illegal, es lagen nicht genug Beweise vor, es gab Verhaltensfehler der Polizei, massive sogar, da war auch das FBI mit involviert, etc., etc., also besser könnte eigentlich ein Polit-Thriller gar nicht geschrieben worden sein. Und Kim.com hat hier auch, sag ich mal, der Musikindustrie gezeigt, wo ihre Grenzen sind und hat sie der Lächerlichkeit preisgegeben. Denn was ist passiert? Der erste Schock war schnell verflogen bei den Diensten, die so ein ähnlicher Dienst hatten wie Mega Upload. Er war schnell verflogen und jetzt steht die Musikindustrie als Hampelmann da, ja, die hier überhaupt nichts auf die Reihe bekommen hat. Und Kim.com startet jetzt eben den Nachfolger, die Cloud-Plattform Mega, und macht dort auch ein paar integriert dort auch ein paar Sicherheitsfeatures, die auch verhindern werden, dass sowas nochmal passieren kann. Alle Daten, die hochgeladen werden, werden in 2048 Bit-Verschlüsselung, AES-Verschlüsselung hochgeladen. Diese gilt als sicher. Und das bedeutet auch, dass die Plattform Mega keinerlei Kenntnis und Zugang mehr zu den Daten hat, die auf diesem Server gespeichert sind. Und damit auch keine Verantwortung mehr für diese Daten. Es sind allerdings noch weitere Sachen gemacht worden. Das ist jetzt ein persönlicher Cloud Space für die Benutzer und nicht mehr sowas, wo so richtig öffentlich ist und so. Ja. Das sollte man auch dazu sagen. Also es ist ein Cloud-Speichersystem jetzt und auch recht gut. 50 GB kostenlos. Ja, Domain ist mega.co.nz und 50 GB kostenlos. Die Preise für mehr Speicher sind traumhaft. Ja, damit dürfte das einer der günstigsten Anbieter sein. Das einzige Problem ist noch der Traffic. Der ist begrenzt, da ist man damit drin, die Bandwidth. Und das ist natürlich nicht so gut. Also wenn man hier 500 GB hat, ja, und hat nur 1 Terabyte Traffic, das heißt, man kann maximal das gesamte einmal hoch und runterladen und dann hat man seinen Traffic voll. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber wie auch immer, die Show zur Einführung von dieser Plattform Mega, die war Hollywood-reif und ich habe so gelacht. Ja. Ich rekapituliere mal: USA verarscht, Musikindustrie verarscht, Polizeikräfte verarscht. Und Kim.com gelacht. ich fand es einfach Der Hammer, ja, diese Inszenierung, wo dann Hubschrauber kommen und Spezialkräfte sich an den Fassaden abseilen, ähnlich wie es damals eben tatsächlich der Fall war, als das Anwesen von Kim.com illegal gestürmt wurde. Genau so hat sich das, hat es ausgesehen, und die Leute unten waren doch relativ beunruhigt. Ja. Zuerst mal dann sind bewaffnete Truppen Richtung Bühne vorgegangen, aber kein Problem. Kim.com ist beschützt worden durch ein paar heiße Soldatinnen mit fast schon einer koreanischen Uniform an. Das müsst ihr euch mal genau angucken. Ja. Und damit war der Angriff dann natürlich abgewehrt. Ja, und es wurde weiter erklärt, was jetzt eigentlich hier dieses Mega ist. Also diese Anspielung da von wegen, ja, kommt doch und macht's doch nochmal, ja, macht euch doch nochmal zum Affen, wenn ihr wollt, das ist einfach schon der Hammer. Also ich glaube, damit hat er sich richtig gut abgesichert, dass nochmal so eine Razzia gemacht wird. Das wird niemals mehr passieren, weil eins ist klar, wenn das nochmal gemacht werden würde und es wäre auch nur ein winziger Teil davon nicht haltbar, ja, dann ja, dann könnte Kim.com wahrscheinlich die USA und Neuseeland in Grund und Boden klagen. Ich muss schon sagen, genial, und das war der absolute Brüller der Woche. Hammerhart, Kim.com for President. Ja. Absoluter Hammer. Dann noch was am Schluss, wieder was Kurioses, wenn das nicht schon kurios genug war, weiß ich zwar auch nicht, aber trotzdem. Google hat keinen Esel getötet, ja. Man probiert ja immer wieder, Google möglichst viel anzudichten, ja. Und das letzte war dann eben, er ist ins Street View Auto gefahren und, ja, da hat man den Esel gesehen und auf einmal liegt der Esel auf dem Boden, ja, und sieht schon aus, als ob er hin wäre. Nein. Es war genau andersrum, die Abfolge war falsch. In Wirklichkeit war es so, der Esel hat im Sand gelegen auf der, naja, Straße. Es war eben keine befestigte Straße, sondern so Sandstraße. Da drauf gelegen und sich im Sand gewälzt. Und dann ist das Google-Fahrzeug gekommen. Dann ist der Esel aufgestanden und hat sich eben an die Seite der Straße gestellt. Also keine Panik, der Esel lebt. Ja, Street View ist nicht verantwortlich für den Tod eines Esels. Es wäre auch zu schlimm gewesen, weil da ist nämlich total süß gewesen. Kann man jetzt auf Street View bewundern. Und ja, irgendwie raffen es die Leute da noch nicht, dass es eigentlich nur Werbung ist für Street View. Aber okay. Ja, damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Informationen oder selbst einen Beitrag mal hier reinschicken wollt, dann könnt ihr das machen. Einmal könnt ihr mich erreichen unter Rios Wochensicht bei Google Plus, einfach oben Rios Wochensicht eingeben und kommt direkt hin, oder ihr schreibt mir eine Mail rio@thenetcast.com, und alle Links und Informationen zu der Sendung findet ihr auch unter wochensicht.thenetcast.com. Und da immer an die Mehrzahl denken, zenetcast.com mit S hinten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss!